Ganja Bro, welcome to West End, Barcelona. We're listening live to the only, the best, 91.4 FM, Contraband, Niemandsland. Say your respects and listen out with your ears. Be humble, be safe. Let's bring it up. Barcelona Fun City Blues. Auf der Ecke Plaza Catalunya, Puerta de Ángel, wogt die Menschenmenge am heißen Montagmittag vorbei. Alle achten darauf, nicht auf den Obdachlosen zu treten, der da für sich und seinen Hund eine Art Nest gebaut hat, mitten auf dem Bürgersteig vor der Ampel. Die Cadena Ser hat heute Morgen berichtet, dass Barcelona die größte Touristendichte der Welt hat. 200.000 Touristen pro Quadratkilometer. Der Obdachlose Sintecho trägt trotz der Hitze eine Steppjacke, lange Hose und Stiefel. Irre. Die Masse strömt achtlos vorbei. Die Manager der Fun City haben überall auf den Paseos gewaltige Bühnen errichten lassen. 10 Meter hohe Lautsprechertürme mit Tausenden von Watt werden das dicht besiedelte Wohnviertel tagelang bis tief in die Nacht mit Technorhythmen beschallen. Solche Makro-Krach-Events gehören auf freie Wiesen, weit außerhalb der Wohngebiete. Doch die Fun City Manager kennen keine Gnade für ihre Bewohner. Manchmal hat man das Gefühl, es mit einer absterbenden, hirnlosen Zivilisation zu tun zu haben. Weiter geht's durch die Stadt in Richtung Radio. Auf der Ecke am Palau de la Música, San Pedro Més Alt, liegt ein Mann auf der Straße, direkt neben dem schönen, mit bunten Kacheln verzierten Art Deco-Eingang. Der Mann bewegt sich nicht, er liegt auf dem Rücken. Sein Mund steht offen, 2 Zahnstümpfe, graues, struppiges Haar. Es sieht obszön aus, denn er ist unten herum nackt. Sein Geschlechtsteil und sein Bauch sind irgendwie aufgebläht. Da liegt er in der Mittagshitze. Die Passanten stellen sich die bange Frage, ob er tot ist. Ein Angestellter des Palau de la Música spricht in sein Walkie-Talkie. Eine Gruppe eleganter asiatischer Touristinnen steht betreten vor dem Musikpalast. Die Handys halten sie gesenkt. Ihnen ist die Lust am Fotoshooting vergangen. Der Mann auf der Straße scheint zu leben, doch er lebt. Etwas weiter die Kaille hoch sehe ich 2 improvisierte Bettlager. Eines ist besetzt. Da schnarcht ein Bursche mitten in einem Müllhaufen. Barcelona Fun City Blues. Das wird in keiner Zeitung stehen. Später ist die Sirene eines Krankenwagens zu hören. Wo man an diesen heißen Sommertagen auch geht und steht, überliegt Müll herum. Plastiktüten, Bierdosen, zerfetztes Papier, verschüttete Getränke, Pizzareste. Wo die Massen vorbeiströmen, da hinterlassen sie eine breite Spur von Abfällen. Der Präsident war gerade in Asien. Weitere Millionen Touristen sollen herkommen. Come to Barcelona. Hier ist das Fantasieland für die globalen Massen. Come to visit us. Irgendwann wird Barcelona vollkommen leer sein, denke ich. Nur der Wind und die Touristen werden durch diese Stadt noch hindurchgehen. Und die Manager der Fun City lassen pompöse Feste feiern, Events und neue, emblematische Gebäude errichten. Tempel der postmodernen, urbanen Protzarchitektur. Es sind die Ruinen von morgen, errichtet auf den Ruinen von gestern. Barcelona Fun City Blues. Niemandsland. Barcelona Fun City Blues. In der Haiti Bar die üblichen Rentner. Heute wird der Saisonstart des FC Barça debattiert. Die Investoren von Goldman Sachs wollen endlich ihre Knete zurück. Jetzt muss Fermin an Chelsea verkauft werden. 50 bis 70 Millionen. Ich bestelle einen schnellen Cortado und fische mir die Sportzeitung vom Tisch. Fußball gibt uns Trost und Halt in dieser sich auflösenden Zivilisation, denke ich. Der Wirt legt eine CD ins Abspielgerät. Erstaunlich, es gibt noch Kneipen mit CD-Player. Ich erkenne das Piano von Oscar Peterson. Das passt gut zu meinem Kalenderblatt. Harenberg Chronik vom 15. August. 100 Jahre Oscar Peterson. Der Jazzpianist wurde 1925 in Montreal geboren. Rambler, die Bürgersteigserweiterung schreitet voran. An den Kiosken gibt es immer weniger Zeitungen und immer mehr Tinef. Aber die Touristen lieben es und die Kinder natürlich. Ein 10-jähriges Mädchen zerrt ihre Mutter an der Hand auf einen Kiosk zu. Das Kind betrachtet fasziniert einen Ständer mit glitzerndem Metallschmuck. Bürgermeister Colboni macht Pro-Palästina-Aktivismus. Angesichts der grausamen Massaker an Zivilisten und Journalisten im Gazastreifen ist das anständig und das Mindeste, was wir alle tun können. Kontrabande erklärt sich solidarisch mit den Israelis und mit den Palästinensern, die gleichzeitig im Moment so heftig die Befreiung der Geiseln aus der Hamas-Gefangenschaft und ein Friedensabkommen fordern. Barcelona, Fun City Blues, Ende August. Grauer Himmel. Ich liebe den Regen in der Stadt. Nach all den heißen Sommertagen ist er willkommen. Lang ersehnt. Barcelona, willkommen im Niemandsland auf Kontrabande 91.4 FM. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskatz. Sonntag haben, Feierabend vorm Aufstehen sagen. Ich möchte ganz sorglos verreisen können und Erdteile wie meinen Garten kennen. Ich möchte mal etwas ganz Nutzloses kaufen. Ich hab halt barfuß allein durch den Kongo laufen. Ich möchte mit dir nach Australien fliegen und Sonnenbrand am Mississippi kriegen. Das ist ja auch ein Fall. Ich möchte im Winter mal Sommer haben und nachts in römischen Brunnen baden. Ich möchte einmal in Juwelen wühlen, als Schwan unter Enten fühlen. Ich möchte meine eigenen Ärzte züchten. Mich an die Brust eines Stierkämpfers flüchten. Ich möchte im Juli das Mittelmeer pachten und von meiner Yacht die Küste verachten. Ich möchte nach keiner Beförderung mehr streben. und meinem Alltag den Abschiedskuss geben. Niemandsland Musikgeschichte. Schmalz und Rebellion. Der deutsche Pop und seine Sprache. Kapitel 8. Wir sind die Roboter. Der Krautrock der 1970er Jahre. Futuristisch und kosmopolitisch. Von Jens Balzer. Englisch oder Deutsch? Das wurde am Ende der 1960er Jahre zu einer Art popkulturell-politischem Glaubenssatz. Es gab in dieser Zeit aber auch erste Versuche, dieser Polarität zu entkommen, indem man in anderen Sprachen sang oder in mehreren durcheinander, indem man sich aus dem Feld des traditionell verständlichen Gesangs hinaus bewegte oder aber vollständig darauf verzichtete. Amondyl und Amondyl 2. Kollektivimprovisationen und Rocktraditionen. Pater imontois uranois, eteto i vasileia su, os un urano ke epitis gis, kai affes imin ta ophelimata imon. So heißt es in einem Lied auf dem Debütalbum Phallus Dei der Münchner Band Amondyl 2 aus dem Jahr 1969. Das Stück trägt den Titel Kanaan und bei dem Text handelt es sich um Teile des Vaterunser in griechischer Sprache. Allerdings wurde er mit einem so starken deutschen Akzent vorgetragen und vom Spiel der Perkussion sowie der elektrischen Instrumente derart übertönt, dass man davon kaum etwas verstehen konnte. Das war auch bei anderen Stücken des Albums so. Das Titelstück Phallus Dei, auf Deutsch der Phallus bzw. der Penis Gottes, begann mit einer Gesangspassage, in der religiös oder spirituell klingende Phrasen aneinandergereiht wurden. Akabara nau, kalanemi ten, Seraphim choirs howl, Minotaurus ran. Ein Kalemi ist ein hinduistischer Dämon, Seraphim sind Engel der abrahamitischen Religionen und der Minotaurus ist ein Stiermensch-Mischwesen aus der griechischen Mythologie. Was Akabara bedeutet, blieb das Geheimnis der Band, deren Name Amondyl aus dem Namen eines ägyptischen Gottes, Amon, besteht, sowie aus einem Wort, das die Mitglieder wahlweise als türkischen Begriff für Mond, als türkischen Gott der Musik oder als frei erfundenes Nonsenswort beschrieben. Wer will, kann darin auch das plattdeutsche Wort für Teufel, Düvel, erkennen. Amondyl II gehörten zu den Begründern der musikalischen Tradition, die man später als Krautrock bezeichnen würde. The victim is crying still. The priest is escaping. He's creeping round the mill. Akabara now. Akademi then. Seraphim quas how. Minotaurus man. Der Krautrock wollte sich in jeder Beziehung von allen bisherigen Spielarten der deutschen Popmusik absetzen. Der Bruch mit der Schlagermusik war unvermeidlich, weil diese als politisch und musikalisch entfremdet betrachtet wurde und als kontaminiert. Man verband sie mit der Kultur des NS-Staates und deren Verdrängung in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Die Krautrocker wollten sich aber auch von den Beatbands absetzen, weil sie in diesem lediglich Epigonen einer angloamerikanischen Mainstream-Kultur sahen. Nicht zuletzt ging es auch um die Abgrenzung von den politischen Liedermachern, weil diese in ihrer Fixierung auf eindeutige Text- und Liedbotschaften ebenso unfrei schienen wie die Schlagermusik in ihrer Beschränkung auf Herz-Schmerz-Phrasen und konventionellen Songschemata. Der Krautrock suchte nach einer Befreiung in jeder Hinsicht, insbesondere auch von traditionellen Songstrukturen, die man durch endlose Kollektivimprovisationen ersetzte. Darum veröffentlichten viele Krautrock-Bands ihre Musik von vornherein nicht als Singles, sondern als Alben, auf denen die jeweilige Songlänge stark variierte. So zog sich das Titelstück des Amandul II-Debüts Phallus D etwa über 20 Minuten hin und nahm die gesamte zweite Seite der Schallplatte ein. Aber der Krautrock wollte auch die Sprache verändern oder sogar zugunsten reiner Instrumentalmusik aufgeben. Die Lieder von Krautrock-Bands erzählten keine Geschichten mehr. Oft war der Text auf wenige Wörter beschränkt, die sich mantrahaft wiederholten. Teils wechselten die Texte zwischen verschiedenen Sprachen. Und wenn auf Deutsch gesungen wurde, dann in einer Weise, die selbst für Muttersprachler kaum noch nachvollziehbar war. Auch auf Phallus D fanden sich zwei Stücke mit deutschem Text. Allerdings waren sie durch den abwechselnd moritaten und opernhaften Stil schwer zu verstehen. Eines war ein knapp zweiminütiges, mittelalterlich klingendes Lied, in dem die Sängerin Renate Knaub von sich selbst als Henriette Krötenschwanz sang. Auf späteren Veröffentlichungen von Amandul II sollte sie dann auch als Renate Knaub Krötenschwanz firmieren. Amandul II gingen aus den kollektiven Musizierversuchen einer Münchner Kommune hervor. Wir sind 11 Erwachsene und 2 Kinder und haben uns entschlossen, alles gemeinsam zu machen, auch Musik, so beschrieben die Mitglieder der Kommune 1967 ihren ästhetischen Ansatz. Und so klang die Musik zunächst auch. Ihre Gruppenimprovisationen waren chaotisch und bar jeder instrumentalen Virtuosität, sodass sie selbst bei den aufgeschlossenen Besuchern der Essener Songtage für Befremden sorgten. Dort gaben sie 1968 ihr erstes richtiges Konzert neben politischen Liedermachern wie Dieter Süverkrüpp und Franz Josef Degenhardt. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Mitglieder der Kommune allerdings schon in 2 Fraktionen gespalten, Amandul und Amandul II. Während erstere bei ihren offensiv-dilettantischen Kollektiv-Improvisationen blieben und sich nach 2 Alben Amandul und Paradieswärtsdül 1971 auflösten, verwandelten sich Amandul II allmählich in eine konventionelle Rockband, die sich allerdings musikalisch von den traditionellen Rocktraditionen zu entkoppeln suchte. Man griff auf arabische und indische Stilzitate und vor allem auf die improvisatorischen Spielweisen des Free Jazz jener Jahre zurück. Crazy World. Und hier jetzt die deutsche Gruppe Guru Guru. Guru Guru, Enthierarchisierung und Bewusstseinserweiterung. An den Free Jazz lehnte sich auch die Band Guru Guru an, die im Frühjahr 1968 zunächst unter dem Namen The Guru Guru Groove gegründet wurde. Guru Guru verstanden sich ausdrücklich als musikalischer Arm der 68er Bewegung. Sie spielten auf Protestveranstaltungen des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds SDS oder kombinierten Konzerte mit politischen Lesungen. In ihren Texten fanden sich aber keine politischen Reflexionen oder Parolen. Den wahrhaft umstürzlerischen Charakter von Guru Guru sah ihr Bandleader und Schlagzeuger Manni Neumeier in ihrer Art des Musikmachens. Bei uns gibt's keinen Führer mehr, sagte er 1968 in einem Interview. Man wolle den Leuten zeigen, dass es möglich ist, frei zu kommunizieren. Vor allem ging es der Band darum, nicht autoritär zu spielen. Es gibt keinen Star, der auf einmal kommt, dann da ist, als Solist, als Meister. Die Gruppe war so versessen auf eine Enthierarchisierung und Entsubjektivierung ihrer Musik, dass sie sich bei manchen Konzerten hinter den Lautsprecherboxen verbarg, damit das Publikum sich noch besser auf den reinen, antönenden Klang konzentrieren konnte und dadurch auf sich selbst und die eigene Bewusstseinserweiterung fokussiert blieb. Inhalt spielte keine wesentliche Rolle, solange sich der Text klanglich und rhythmisch in die Kollektivimprovisationen fügte. In dem bekanntesten Stück von Guru Guru, der Elektrolurch, aus dem Jahr 1973 hieß es: Gestatten, hier spricht der Elektrolurch. Ich wohne in der Lüsterklemme neben dem Hauptzähler. Ich sorge für euren Saft. Volt, Watt, Ampere, Ohm. Ohne mich gibt's keinen Strom. Das Subjekt dieser Erzählung war also kein lyrisches Ich, das etwas von sich erzählte, sondern vielmehr die Bedingungen des Musizierens selbst. Was die Musik wirklich zu sagen hat, drückt sich nicht in Worten aus, wie wir in den folgenden Zeilen erfahren. Was bedeutet eigentlich der Name Guru Guru? Der Name Guru Guru ist zum Beispiel prähistorisch. Er soll, kann und zeigt aber nichts. Wieso macht ihr eigentlich Musik? Ihr wisst Besseres als der dort kennen wir alle mal Finne. Gestatten, hier spricht der Elektrolurch. Ich wohne in der Lüsterklemme neben dem Hauptzähler. Ich sorge für euren Saft. Volt, Watt, Ampere, ohne mich gibt's keinen Strom. Was bedeutet eigentlich der Name Guru Guru? Der Name Guru Guru ist zum Beispiel prähistorisch. Er soll, kann und zeigt aber nichts. Etwas Besseres als dort, können wir alle mal finden. Was war für dich ein besonders wichtiges Ereignis? Der erste Bohnenkaffee nach dem Krieg. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr einmal älter seid? Das war der erste Teil von Niemandsland Musikgeschichte, Wir sind die Roboter, der Krautrock der 1970er Jahre. Amondyl und Amondyl 2 sowie die Gruppe Guru Guru. Im nächsten Niemandsland werde ich dann die Gruppen Ken und Kraftwerk vorstellen. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Und hier der musikalische Abgesang der Gruppe Die Nerven in Koproduktion mit dem Radiotanzorchester Ehrenfeld. Abgesang auf Europa. Eine Kindheit, eine Jugend, ein Turm aus Elfenbein, Alle sagen immer wieder, so wird's nie wieder sein. Lernen aus den Fehlern, lernen aus dem Leid, so wird's nie wieder sein. Und ich dachte irgendwie, in Europa stirbt man nie. Oh, oh. Und ich dachte irgendwie, in Europa stirbt man nie. Oh, oh, Berlin und Seele. Keine Frage, einfach war es nie Europa. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 298. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de julio de 1923. ¡A la muerte! Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con la ayuda de Dios, ¡Franco! ¡Es toda España! ¡Los bravos hombres del pueblo! Weh uns, wenn wir aus Spanien als Besiegte fliehen müssten. Dieser Satz stammt vom Spanienkämpfer und Schriftsteller Alfred Kantorowicz. Und von dem werde ich heute einen Text verlesen. Alfred Kantorowicz, Madrid, den 20. Dezember 1936. Drei Tage lang war die kastilische Hochebene von dickem Nebel eingehüllt gewesen. In den Straßen von Madrid tastete man sich mühsam vorwärts. Auf 2 Meter Entfernung verschwammen alle Umrisse. An allen Fronten um Madrid herrschte Ruhe. Gestern Morgen lockerten sich die schweren Nebelschwaden auf. Ich stand hilflos und verloren im Gewühl des Hauptquartiers des 5. Regiments in der Calle Velázquez herum, uneingeordnet und noch unzugehörig. Niemand hatte Zeit für mich. Ich empfand mit Scham, dass ich nur im Wege war, und ich hörte, wie Nicoletti, der Kommissar der 9. Brigade, seinen Mitarbeiter Kurt fragte, wer ich sei und was ich hier mache. Ich war zum Bersten angefüllt mit Fragen und dem Wunsch, mit anpacken zu dürfen, irgendetwas helfen zu können. Wenn man mir aufgetragen hätte, Munitionskisten auf dem Rücken in die Casa del Campo zu schleppen, es wäre eine Erlösung meiner Spannung gewesen. Dann rief mir Kurt über die Köpfe von 20 Milizionären zu, »In 5 Minuten fahren wir an die Front!« Im Auto begann ich zu fragen, wieso heißt dieser Truppenteil, der Zehntausende von Männern umfasst, 5. Regiment? Er erklärte, dass die 4 in Madrid stationierten Regimenter sich bei Ausbruch der Revolte zuerst Franco angeschlossen hätten. Die Madrider antifaschistischen Organisationen riefen zur Bildung eines neuen, des Quinto Regimiento, auf, das schon in den ersten Tagen der Abwehr Tausende von Freiwilligen sammeln und zum Kampf einsetzen konnte. Mit der Fortdauer des Kampfes wurde das Quinto Regimiento zum Zentrum der militärischen Verteidigung Madrids, zum Organisator von Zehntausenden von Milizionären. Quinto Regimiento bezeichnete nicht mehr eine militärische Einheit, sondern sei zu einem Begriff geworden, Sammelbecken und Schule des jungen Volksheeres von Freiwilligen. Kurt nennt mir den Bauern Campesino und den Bauarbeiter Enrique Lister als kühne militärische Führer und Carlos als Initiativenorganisator des Quinto Regimiento. Wir fuhren durch die Arbeitervorstadt Cuatro Caminos. Eine Gruppe von Männern und Frauen stand im Wege, um einen auf dem Pflaster hingestreckten menschlichen Körper herum. Kurt ließ halten. Wir sahen, dass die Tote eine ältere Frau war. Der Chauffeur erfuhr von den Umstehenden, dass man sie heute Morgen, als der Nebel sich lichtete, im Rinnstein gefunden hatte. Sie ist hinterrücks erschossen worden. Ein Schuss ist durch die Lunge, ein zweiter durch den Hals gegangen. Sie sei, erzählt einer der Umstehenden, eine im Bezirk wohlbekannte sozialistische Funktionärin. Ihr Mörder ist die 5. Kolonne. Nun wartet man auf den Leichenwagen, der sie abholen wird. Der Verlauf wird mit sachlicher Anteilnahme besprochen. Sensation verursacht der öffentliche Tod nicht mehr. Die Straßen von Madrid sind Frontabschnitte. Während wir weiterfahren, erklärt mir Kurt, dass die 5. Kolonne eine Aktivistengruppe der Faschisten im republikanischen Hinterland sei. Viele haben Zuflucht in den fremden Gesandtschaften gefunden. Des Nachts gingen sie auf Mord aus und sie versuchten, glücklicherweise vergeblich, durch Schießereien aus Hinterhalten Panik zu erzeugen. In 4 Kolonnen rückten Francos Söldner auf Madrid. Seine 5. Kolonne, der Verräter, die Versanten, Provokateure im Rücken des kämpfenden Volkes, sei gefährlich gerade wegen der guten Eigenschaften, die das spanische Volk auszeichneten. Gutgläubigkeit, naives Vertrauen, Ritterlichkeit dem Feind gegenüber. Die offenen Meuchelmorde der 5. Kolonne seien in der letzten Zeit seltener geworden, wiewohl er den Rat gebe, immer den Revolver zur Hand zu haben, wenn man nachts im Wagen von der Front zurückkomme. Die getarnte Aktivität der Provokateure und Verräter aber habe sich unterdessen bedrohlich organisiert und sei umso schwerer zu fassen und gänzlich unschädlich zu machen, da sie ihre Organisatoren und Mitverschworenen heute noch in verantwortlichen Stellen des republikanischen Verwaltungsapparates und vielleicht sogar militärischer Kommandostellen sitzen haben. An allen Wegkreuzungen stehen Doppelposten. Die Kontrolle ist streng. Kurt ruft aus dem Wagen, »Brigade Internationale!« Und das ist hier ein Zauberwort. Ein Passepartout und Sesam, öffne dich. Ich gehöre zur 11. Brigada Internationale. Das sagen zu dürfen, ist heute in Madrid eine bessere Legitimation als irgendein Rang, ein Ruhm, eine Auszeichnung, die die Welt sonst zu vergeben hat. Ich konnte es kaum erwarten, eine Uniform zu bekommen und dazu zu gehören. Nach dem gestrigen Tag der Feuertaufe, die reichlich ausfiel, habe ich vielleicht schon ein wenig Anrecht auf die Zugehörigkeit. Gegen 10 Uhr sind wir in Las Rosas. Da liegen in Landvillen die Stäbe der 11. und 12. Brigade dicht nebeneinander. Es ist nicht schwer, sie zu erkennen, angesichts der Auffahrt von Autos, Lastwagen, Motorrädern. Auch im Stab der 11. sind alte Freunde. Ihr Kommandant ist Hans. Er begrüßt uns fröhlich, reibt sich die Hände und lacht. »Verstärkung!« ruft er und holt gleich ein paar Kameraden zusammen, die ich kenne. Ich bin in ihrer Mitte, Hände schlagen mir auf die Schulter, vertraute Gesichter lachen mich an und ich weiß nicht, ob ich stramm stehen soll oder sie umarmen darf. Ich bin sehr befangen, denn diese Genossen, die jetzt Fleisch und Blut sind, waren vor 2 Wochen, als ich in Paris abfuhr, noch Mythen für mich und für jedermann dort. Unendlich fern und zugleich nah vertraut waren sie gewesen, wie Helden aus Märchenbüchern. Dass es die alten, wohlbekannten Freunde sind, nur straffer, lebensmutiger, als ich sie in Paris gekannt hatte, überrascht mich nun. Ich hatte Distanz zu ihnen gewonnen. Kann man einen Helden aus einer Heldensage einfach an die Brust drücken? Dann kam auch Max ins Zimmer. Der hatte zuletzt in Madrid die Büros aufgeräumt, Pakete zur Post geschleppt, den Botenjungen gemacht. Er hat einen Streifen am Rock und ist Nachrichtenoffizier. Er übergibt Hans eine Meldung und schüttelt mir die Hand, still, freundlich, versonnen, wie ich ihn kannte. Er hat eine schwere Zunge. »Schön, dass du hier bist«, stammelt er. Seine Frau hat mir Grüße für ihn aufgetragen. Ich richte sie ihm aus. Hans hat die Meldung gelesen. Er sprang auf. Im gleichen Augenblick hörten wir die Artillerie. In dieser Stunde hatten die Faschisten ihren Durchbruchsversuch auf der Linie Boadilla del Monte Majadahonda begonnen. Das Feldtelefon läutete unaufhörlich. Hans jagte Melder zu den Bataillonen. Ein mittelgroßer, breitschulteriger Kamerad kam ins Zimmer. Kurt raunte ihm zu. »Das ist General Lukacs.« Er sprach eifrig mit Hans. Sie hatten die Karte vor sich ausgebreitet. Ich verstand nicht viel von dem, was sie redeten, und blieb im Hintergrund, denn ich war jetzt hier im Wege. Auch Kurt sagte sich, dass wir in diesem Zeitpunkt hier wohl störten. Er führte mich ins obere Zimmer der Villa. Dort ist das Arbeitszimmer der Kommissare, eine Kammer, in der eine Feldbibliothek, ein Abziehapparat, eine Schreibmaschine, Zeitungen, Zettel im Gedränge sind. Kurt erklärte mir den Grund der Aufregung der beiden Brigadechefs. Ein Bataillon sei verschwunden. »Verschwunden?«, fragte ich. »Ja, verschwunden. Und gerade an jener Stelle, auf die der Hauptstoß der Faschisten ging. Ein Bataillon der Carabineros, bereitgestellt, als erste Reserve eingesetzt zu werden. Gestern hatten sie gelegen, wo sie liegen sollten. Jetzt waren sie weg. Man suchte sie überall. Wenn die dünne erste Linie nachgab, konnte ihr Fehlen schwere Folgen haben.« Kurt sagte, »Na, du alter Weltkriegssoldat, so hast du dir den Krieg wohl nicht vorgestellt.« Ich entgegnete, »Immerhin habe ich ja bisher gehalten.« Er meinte mit dem unerschütterlichen Optimismus, der alle, die hier sind, auszeichnet, »Keine Bange, alter Kanto, wir halten auch weiter, no pasaran. Wenn die Elfte nicht plötzlich vom Erdboden verschwindet, wird Franco die Porta del Sol nie mehr anders als durch seinen Feldstecher sehen.« Nun hätten wir uns an unsere Aufgabe machen sollen. Es galt, den Bataillonen einen Nachrichtendienst aus der spanischen und europäischen Presse und den Rundfunkmeldungen zusammenzustellen, etwa 4 bis 5 engzeilige Schreibmaschinenseiten, die zur Grundlage des Nachrichtenmaterials für die Bataillonszeitung dienten. Wir gingen an die Sichtung, aber es ist schwer, in der Stunde entscheidender Kämpfe konzentrierte Büroarbeit zu tun. Kurt drängte es nach vorn zu den Bataillonen. An solchen Tagen, so sagte er, ist der Platz des Kommissars in der Linie. Wir gingen wieder hinunter. Die Nachrichten, die unterdessen gekommen waren, zeigten, mit welcher Wucht der Stoß der Faschisten ausgeführt wurde. Unsere Front hat an einigen Stellen nachgegeben, und an anderen Abschnitten sind die Faschisten nahezu kampflos ziemlich weit durchgedrungen. Sie stehen 3 Kilometer vor Majadahonda. Ihr Ziel ist Las Rosas. Hier läuft die Landstraße nach dem Escorial durch. Wenn sie die abschneiden, so wird die Versorgung der Milizen in den Guadarrama-Bergen schwierig. Hans bewahrt seine unerschütterliche Zuversicht. »Wenn das Thälmann-Bataillon den Wald von Boadilla halten kann«, sagt er, »so bekommen sie Majadahonda, das vom Edgar-André-Bataillon verteidigt wird, nicht, da sie nicht umfassen können. Auch sei das französische Bataillon Commune de Paris, das gerade vergangene Nacht nach dem schweren verlustreichen Kampf bei Boadilla am 16. Dezember abgelöst worden war, wieder in Anmarsch. Ein spanisches Bataillon der Brigade Campesino halt am rechten Flügel ausgezeichnet, und eben in dieser Stunde sollte das zu Lukas-Brigade gehörende polnisch-ungarische Bataillon Dombrowski und das Bataillon Garibaldi in den Kampf eingreifen. Sobald die Lage erklärt sei, werde er, Robert, den Verbindungsoffizier zu dem katalanischen Bataillon senden, das irgendwo in der Gegend von Villafranca del Castillo in Reservestellung liege. Das Bataillon solle 2 Kompanien für den Gegenangriff abgeben, die Robert nach vorne führen werde. Kurt fragte, ob er nicht Robert begleiten könne. Hans sagt, er habe dem Kommissar keine Vorschriften zu machen. Darauf bitte ich Kurt, auch mitzudürfen. Er zögert. Ich frage ihn, ob er mich etwa aus dem Grund für besonders kostbar halte, weil ich noch keine Uniform trüge. Hans sagt zu Kurt, mach für Kanto ein Gewehr und einen Patronengurt aus, finde ich. Kurt besorgte mir ein Gewehr und einen alten Patronengurt mit 2 abgeschabten und zerrissenen gelben Patronentaschen. Da der Gurt mir viel zu weit war, schnallte ich ihn mir über den Mantel fest, den ich sonst trotz der Kälte lieber ausgezogen hätte. Wir warteten auf Robert. Es wird gegen 1 Uhr mittags gewesen sein, als die 3 schweren Junkers kamen. Wir standen gerade vor dem Haus in der Sonne. Sie flogen schnurgerade auf uns zu. Wer nicht im Haus beschäftigt war, rannte heraus, um sie zu sehen. Für die Kameraden waren es alte Bekannte. Sie flogen ziemlich hoch, ich schätze 2000 Meter. Sie schienen mir noch in einiger Entfernung zu sein, als, für mich überraschend, schon die Bomben fielen. 50 Meter vor dem Haus in den weichen Ackerboden. Schrumm, schrumm, schrumm, schrumm in den Garten hinter das Haus. Es müssen wohl ein paar Blindgänger darunter gewesen sein. Ein Kind kommt schreiend übers Feld gelaufen. Blut rinnt ihm über das Gesicht. Es ist wohl nur ein winziger Splitter, der es getroffen haben kann. Es schreit mehr aus Schrecken denn aus Schmerz. Es ist ein etwa 10-jähriges Mädchen. Die Bomben fallen in weiter Entfernung. Wir bringen das Kind ins Haus. Von draußen ruft einer, »Sie drehen um!« Er meint die Junkers. Diesmal scheint es ernst zu werden. 30 Meter, 50 Meter, 20 Meter. Das Haus tanzt. Wir stehen an die Wände gepresst. »Wann wird es treffen?« Einer mault. »Die hören ja heute überhaupt nicht mehr auf.« Wir drängen uns zu etwa 20 Mann in einem kleinen Zimmer. Jemand kommt noch hereingelaufen, die Tür fällt lärmend zu. Ein Stabsoffizier, selbst bleich, brüllt übernervös los. »Ist doch nur die Tür!« und reißt die Tür nochmal auf und knallt sie zu, dass es das Bombenkrachen überdröhnt. Der junge Milizionär fängt an zu weinen. Dann ist es vorbei. Es ist fast 3 Uhr geworden, als wir losfuhren. Nach ein paar Kilometern waren wir in der Feuerzone. Die Straße lag unter Artilleriebeschuss. Das Auto holperte übers freie Feld. Kurt ließ halten. Wir liefen zu Fuß weiter. Wir mussten einen Fluss durchwaten, den Rio Guadarrama. Selbst in der Flussmitte ging um diese Jahreszeit das Wasser knapp bis zum Knie. Auf einmal musste ich schallend lachen. Ich hatte mich im Wasser gespiegelt. Das Bild sah grotesk aus. Der Mantel, den ich trug, war vor 12 Jahren von einem Schneider in Capri angefertigt worden. Übrigens nicht für mich, sondern für den deutschen Philosophen Ernst Bloch, der meinen doppelten Brustumfang hat. Er hinterließ ihn mir 1924 in dem süditalienischen Ort Positano, als er nach Afrika fuhr. Dieser Mantel hat einen höchst merkwürdigen, fast quadratischen, weiten Kragenausschnitt, unter dem der schwarze Anzug hervorlugte, der vor nunmehr 15 Jahren in München einmal als Smoking gekauft und vor 3 Jahren in der Emigration zu einem Straßenanzug umgebaut worden war. Seither sah ich in ihm aus wie ein Dorfschulmeisterlein bei einer Beerdigung. Dazu Gewehr und Patronengurt und mit Pariser Halbschuhen und Strümpfen bis zum Knie in eisigem Wasser wartend. Es war überwältigend komisch, jedenfalls für mich. Kurt, dem ich erklären musste, warum ich so lachte, fand es anscheinend gar nicht so sonderbar. Er sei, so sagte er, mittlerweile an solche Anblicke gewöhnt. Die Milizionäre liefen aus Mangel an Uniformen in den abenteuerlichsten Trachten herum. Das hindere sie nicht daran zu kämpfen. Wir fanden das katalanische Reservebataillon auf der Höhe, die vom Gutshof Romanillos beherrscht wird. Die Milizionäre saßen in langer Linie auf dem Boden und kauten vor Hunger das spärliche Wintergras. Sie hatten seit 48 Stunden nichts mehr zu essen und nichts zu trinken bekommen. Sie waren ausgemergelt und durchfroren. Schließlich kam ein Leutnant, der uns voll Stolz ein paar Erdlöcher zeigte und erklärte, sie hätten angefangen, sich einzugraben. Robert machte sie darauf aufmerksam, dass sie sich mit Schussrichtung gegen unsere Stellungen, nicht gegen die Richtung, aus der die Faschisten kommen könnten, eingegraben hatten. Auch die 2 Maschinengewehre hatten prächtiges Schussfeld auf unsere Bataillone. Immerhin sei das für ihn nicht so bedrohlich, wie es aussehe, denn die 2 Maschinengewehre würden nach den ersten Schüssen versagen, spöttelte etwas bitter der ungestüme Robert. Der Auftrag, den Robert mitbrachte, 2 Kompanien dieses Bataillons unverzüglich nach Majadahonda zu führen, erwies sich aus mehreren Gründen als undurchführbar. Einmal waren die Milizionäre durch Hunger und Kälte dermaßen geschwächt, dass sie vermutlich nicht einmal den notwendigen Eilmarsch von rund 10 Kilometern in einer Tour hätten durchhalten können. Sie lagen seit 3 Wochen in dieser Stellung und führten Krieg auf eigene Faust. Niemand war für sie zuständig. Zweitens erklärte der Offizier mit vollem Recht, dass er die 2 Kompanien nicht ohne Einwilligung seines Bataillonskommandanten abrücken lassen könne. Es stellte sich aber heraus, dass der Bataillonskommandeur etwa 6 Kilometer entfernt in einem Haus quartiere. Man könne zu Fuß dorthin gelangen, aber man würde ihn wahrscheinlich nicht antreffen, denn es sei anzunehmen, dass er in Madrid wäre. Robert brüllte zwischen Lachen und Weinen, »Mann, so soll man Krieg führen gegen Tanks und Flugzeuge und deutsche Feldartillerie!« Kurt sagte zu uns, »Seht euch doch die Jungs an, die haben doch schon seit 3 Wochen kein warmes Essen mehr im Magen. Wir würden schon nach 8 Tagen schlapp machen. Wenn die erst richtig verpflegt werden und eine anständige Führung bekommen, kämpfen sie in 3 Wochen so gut wie eins unserer Bataillone.« In dieser Situation blieb uns nichts zu tun, als allein zum Bataillon André vorzugehen. Es war mit den Aufenthalten und dem Herumsuchen und den Palavern unterdessen nach 4 Uhr geworden. In einer Stunde wird es dunkel sein. Vermutlich war der Gegenangriff schon im Gange. Wir rannten zurück zu unserem Auto. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 298, eine Niemandslandproduktion 2025. Literaturangabe. Ich verlasse den Text Madrid, den 20. Dezember 1936, des Schriftstellers Alfred Kantorowicz. Kantorowicz war Publizist und Herausgeber und wurde 1899 als Sohn eines Kaufmanns in Berlin geboren. Er war Freiwilliger im Ersten Weltkrieg. Dann studierte er Recht und Literaturgeschichte in Freiburg, Berlin, München und Erlangen. Seit 1931 war Kantorowicz Kommunist. 1933 floh er aus Deutschland. In Paris wurde er zum Mitbegründer des Schutzverbands deutscher Schriftsteller im Exil und der Deutschen Freiheitsbibliothek. Er war Mitarbeiter des Braunbuchs über Reichstagsbrand und Naziterror. Zwischen 1936 und 1938 war er Offizier in den internationalen Brigaden. Er gab unter anderem die Sammlung Tschapajew, das Bataillon der 21 Nationen, im Jahr 1938 heraus. Er kehrte nach Frankreich zurück und wurde dort interniert. 1941 gelang ihm die Flucht in die USA. 1946 kehrte er nach Ostberlin zurück und wurde zum Herausgeber der Zeitschrift Ost und West bis 1949. Er war dann Direktor des Germanistischen Instituts in Berlin. Gleichzeitig war er Herausgeber der gesammelten Werke von Heinrich Mann. 1957 floh er nach Westdeutschland. 1979 starb Alfred Kantorowicz in Hamburg. Madrid, den 20. Dezember 1936, ist erschienen in Alfred Kantorowicz, Spanisches Kriegstagebuch, Hamburg, konkret Literaturverlag, 1979. Pasarán. Pasaremos. Pasaremos. Pasaremos. Noch morgens auf und das Haus ist kalt. Sehen auf dem Feuer, doch es brennt nicht. Wagen vor der Tür ist alt. Ich lass ihn an, doch er fährt nicht. Wir haben uns bittere Lehren erteilt letzten, doch wir erkennen nicht. Wir sind das alte Lied, dasselbe Stück. Ein Schritt vor und zwei zurück. Vom Hotel kann ich die Vögel sehen, doch sie singen nicht. Mädchen in Weiß vor einer Kirche im Juni, doch die Glocken, sie erklingen nicht. Ich sitz in dieser Bar heut Nacht, doch alles, was ich denk, ist, ich bin das gleiche alte Lied, dasselbe Stück. Ein Schritt vor. Falsch gemacht, noch ein Streit und die Türe fliegt, noch eine Schlacht in unserem kleinen miesen Krieg. Wenn ich mich ansehe, seh ich nicht wie von der Frau, die ich bin, die ich will. Auf diesem Weg verliere ich Stück für Stück, gefangen, ein Schritt vor. Nachricht dir sendet. Wir sehen nicht zu verheiratet aus und ich nicht tue, als ging es mir blenden. Ich hab geträumt, ich hielt dich im Arm. Die Musik ging nie zu Ende. Wir tanzen Arm in Arm und blicken immer ein Schritt vor. Sie hatte und hat eine Stimme zum Verlieben, Ulla Meinecke. Das Lied Ein Schritt vor und zwei zurück, One Step Up and Two Steps Back, ist eine Adaptation des Bruce Springsteen-Liedes. Den Text dichtete Ulla Meinecke selbst. Das Lied stammt von ihrem 1991er bei BMG Ariola Hamburg erschienenen Album Löwen. Wunderschön, Ulla Meinecke, Niemandsland, 91.4 FM. In Barcelona. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Aus aktuellem Anlass ein Text aus dem Niemandsland-Archiv von Februar 2019 zum Thema Kriegspropaganda. Der Text ist also 6 Jahre alt und klingt wie eine böse Vorahnung von allem, was heute zum Beispiel im Ukraine-Krieg passiert. Ulrich Teusch. Das immer gleiche Spiel. Der Krieg zwischen der NATO und Russland hat schon begonnen. Noch fliegen uns zwar keine Raketen um die Ohren, aber wir befinden uns mitten in einem Wirtschaftskrieg, einem Cyberkrieg, einem hybriden Krieg, einem Propagandakrieg. Die Grenzlinien zwischen Kriegs- und Friedenszuständen werden immer undeutlicher. Folgt man einem weit gefassten Verständnis, dann ist Krieg, global betrachtet, zu einem Normalzustand geworden. Der Hegemon des Westens führt ihn seit 2001 ununterbrochen. Die politisch Verantwortlichen des Landes bezeichnen ihn als Generationenkrieg, langen Krieg, unendlichen Krieg. Krieg geht mit Propaganda einher, permanenter Krieg mit Propaganda in Permanenz. Dabei kommt es für gewöhnlich zu einer quasi Gleichschaltung der etablierten Medien. Der permanente Krieg ist möglicherweise der Hauptgrund für die seit Jahren zu beobachtende mediale Formierung. Unter einem Druck dieser Art wird der ohnehin schon enge Mainstream-Korridor zum Laufställchen. Die Aggressivität nach außen bleibt nie ohne innerstaatliche Rückwirkungen. Auf Dauer erodiert die Liberalität. Die Bösen werden von den Guten, die Freunde von den Feinden geschieden. Selbst wer eine mittlere und vermittelnde Position einnimmt, kann in die Bredouille geraten und als unsicherer Kantonist geführt werden. Neutralismus oder Äquidistanz lauteten die Vorwürfe im ersten Kalten Krieg. Heute spricht man etwas plakativer von Putin-Verstehern. Wer sich beim direkten Gespräch mit Vertretern der anderen Seite erwischen lässt, muss sich auf den Vorwurf der Kontaktschuld gefasst machen. Es ist eine böse, lange Tradition. Ganz früher waren es Ketzer oder Hexen, im 19. Jahrhundert dann Unruhestifter, Aufrührer oder vaterlandslose Gesellen, in der Weimarer Republik Erfüllungspolitiker, in der Bonner Republik Verzichtspolitiker. Man diffamierte Dissidenten als Kulturbolschewisten, verortete sie in einer fünften Kolonne oder unter den nützlichen Idioten. Man beschwor den Konsens und die Solidarität der Demokraten gegen die Verfassungsfeinde, empfahl Gesellschaftskritikern, geh doch nach drüben, wenn es dir hier nicht passt. warnte vor den Sympathisanten des Terrors oder dessen geistigen Wegbereitern. Man schied die guten Realos von den bösen Fundis oder Chaoten. Man war und ist schnell bei der Hand mit Antisemitismus und Anti-Amerikanismus-Vorwürfen. Wer unbequeme Fragen stellt, bringt Hate Speech oder Fake News in Umlauf. Und wer besonders Pech hat, wird über Nacht zum Populisten, ob rechts oder links, zum Querfrontler oder Verschwörungstheoretiker erklärt. Es ist immer das gleiche öde Spiel. Die eigenen Reihen schließen, Störenfriede ausgrenzen. Ein denkbar primitives Verfahren. Vermutlich hätte man es schon längst aufgegeben, wenn es nicht immer wieder so schöne Erfolge zeitigen würde. Ulrich Teusch, immer das gleiche Spiel. Der Artikel erschien in der Zeitschrift Melodie und Rhythmus in der Ausgabe zweites Quartal von 2019. Vielleicht ein paar Worte zum Autoren. Ulrich Teusch ist ein nüchterner Analytiker. Mit seiner unaufgeregten Herangehensweise schafft es der Publizist Ulrich Teusch, Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft freizulegen und trotzdem auch in dieser gehört zu werden. In seinem aktuellen Buch »Der Krieg vor dem Krieg – Wie Propaganda über Leben und Tod entscheidet« untersucht der Politikwissenschaftler, Jahrgang 1958, die medial orchestrierte Einstimmung auf militärische Interventionen. Bevölkerungen werden systematisch mit konstruierten Bedrohungsszenarien konfrontiert. Feindbilder werden erzeugt, damit der Einsatz von Waffengewalt als Ultima Ratio erscheint. In seiner kritischen Analyse Lückenpresse von 2016 hat er systematische Fehler der Mainstream-Medien herausgearbeitet. Für sein SWR-Radio-Feature »Nicht schwindelfrei – Über Lügen in der Politik« erhielt er 2013 den Roman-Herzog-Medienpreis. Als Biograf würdigte er in Jenny Marx, die Rote Baroness, die politischen Leistungen der Ehefrau des Mitverfassers des Kommunistischen Manifests. Eine Niemandsland-Produktion 2019. Wir fliegen beide durch die Nächte, segeln durch den Tag. Am Anfang war ich sicher, dass ich sie nicht mag. Sie hat so breit gegrinst, doch ihr Blick war wie durch Glas. Und ihre Sätze wie Torpedos und jedes Lachen saß. Du bist die Tänzerin im Sturm. Du bist ein Kind auf dünnem Eis. Du schmeißt mit Liebe nur so um dich und immer triffst du mich. Wie zum Duell sich sie durch den Laden gehen, wo die Kokser ganz still an den Wänden stehen. Die fröhliche Wüste, wo die Barfrau sticht wie ein Skorpion. Und die Mädels wie in Zellophan spielen alle Saxophon. Da saß sie rückwärts auf dem Stuhl mit der Lehne nach vorn und fragt: Was haben wir beide hier verloren? Du bist die Tänzerin im Sturm. Du bist ein Kind auf dünnem Eis. Du schmeißt mit Liebe nur so um dich. Und immer triffst du mich. Dass ich dich mag. Jetzt sitz ich neben dir. Wir fahren durch die nasse Stadt. Hey, komm, jetzt fahr mir deinen Tank leer, bis es ausgeregnet hat. Du bist die Tänzerin im Sturm. Du bist ein Kind auf dünnem Eis. Du schmeißt mir Liebe nur so um dich. Und immer triffst du mich. Ja, bleiben wir beim Thema Ulla Meinecke Musik. Ein wunderbares Lied von der Frankfurterin, die Tänzerin im Sturm, 1983 bei BMG Ariola erschienen, aus dem Album Wenn schon nicht für immer, dann wenigstens für ewig. Es war ein wunderbares Album. Gut, kommen wir zu den bösen Katastrophen. Die Katastrophen und gemischten Meldungen für die Wochen vom heutigen 1. bis zum 14. September 2025. Deutsche Waffen, deutsches Geld. Morden mit in aller Welt, hieß es früher. Und auch heute muss man das leider feststellen. Es gibt einen Rekord bei Rüstungsausfuhren aus Deutschland. 2024 hat der Bund laut Politico Rüstungsexporte im Wert von fast 13 Milliarden Euro erlaubt. Zuwächse gibt es vor allem bei Ländern wie der Ukraine, natürlich. Berlin, die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr, einem Medienbericht zufolge, Rüstungsexporte im Wert von 12,83 Milliarden Euro genehmigt. Die Rüstungsausfuhren hätten damit einen Rekord erreicht, meldete das Portal Politico am Mittwoch in Berlin. 2023 waren Waffen im Wert von 12,13 Milliarden Euro exportiert worden. Mit dem Rüstungsexportbericht für das vergangene Jahr befasst sich das Kabinett laut Politico am Mittwoch in Berlin. In die EU, die NATO oder in die NATO gleichgestellte Länder seien 2024 Rüstungsgüter im Wert von 1,58 Milliarden Euro exportiert worden. Exporte an Partner hätten damit 12% der Ausfuhren ausgemacht. 2023 seien es noch die Hälfte gewesen. Ausfuhren in Drittländer hatten dem Bericht zufolge hingegen einen Wert von 11,26 Milliarden Euro, was fast eine Verdopplung zum Vorjahr sei. Die Ukraine zählt zu den Drittländern. Insgesamt habe die Regierung 5052 Einzelanträge genehmigt. An die Ukraine seien im vergangenen Jahr unter anderem 306 gepanzerte Kampffahrzeuge, 316 Raketen und Raketensysteme, 78 Kampfpanzer und 11 großkalibrige Artilleriesysteme gegangen. Weitere große Lieferungen habe Singapur erhalten. In das südostasiatische Land seien vergangenes Jahr 33 Leopard 2 Panzer sowie ein U-Boot der Klasse 218 geliefert worden. We are fighting a war against Russia. Come on, you guys! We gotta go bring them back! Let's go get them! Let's do it! Stand down, brother! That's a direct order! Thema Krieg im Gaza. Tausende demonstrieren in Israel gegen den Krieg. Bei einer Großdemonstration in Tel Aviv wurde erneut die Heimkehr der Geiseln gefordert. In einem israelischen Luftangriff im Jemen starben 10 Menschen. In Israel haben tausende Menschen für ein Ende des Krieges im Gazastreifen und die Freilassung der dort festgehaltenen Geiseln demonstriert. Auf dem sogenannten Platz der Geiseln in Tel Aviv skandierte die Menge am Dienstagabend: Wir geben nicht auf, bis alle Geiseln zu Hause sind. Regierungschef Benjamin Netanyahu äußerte sich indes nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts nur vage. US-Präsident Donald Trump plant laut seinem Sondergesandten Steve Witkoff am Mittwoch ein Treffen, bei dem es um einen Nachkriegsplan für den Gazastreifen gehen soll. Bereits am Dienstagmorgen blockierten Demonstranten in Tel Aviv Straßen, schwenkten israelische Flaggen und hielten Bilder von Geiseln hoch, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten. Israelische Medien berichteten, dass sich weitere Demonstranten in der Nähe der US-Botschaftsniederlassung sowie vor den Häusern verschiedener Minister versammelten. Bei Einbruch der Dunkelheit strömten tausende weitere Menschen auf den Platz der Geiseln, der seit Beginn des Krieges zu einem Symbol geworden ist. Die Menschen machten durch Trillerpfeifen, Trommeln und Sprechchöre auf sich aufmerksam. Er sei hier, um zu protestieren und die Regierung aufzufordern, ein Abkommen abzuschließen, um alle Geiseln nach Hause zu holen und den Krieg zu beenden, sagte der 29-jährige Demonstrant Yehauf Wider, laut AFP. Medien hatten berichtet, dass sich das Sicherheitskabinett am Abend mit möglichen neuen Verhandlungen für eine Waffenruhe im Gazastreifen und eine Freilassung der Geiseln befassen würde. Netanyahu äußerte sich in einem anschließend veröffentlichten Video allerdings nur vage. Wir kommen gerade aus einer Kabinettssitzung. Ich glaube, ich kann nicht allzu viel sagen. Eines will ich aber sagen. Es hat im Gazastreifen begonnen und es wird im Gazastreifen enden. Wir werden diese Monster dort nicht zurücklassen. Wir werden alle unsere Geiseln befreien und wir werden dafür sorgen, dass der Gazastreifen nie wieder eine Bedrohung für Israel darstellt, sagte Netanyahu. Anfang August hatte das Sicherheitskabinett eine Ausweitung des Militäreinsatzes gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas einschließlich einer Einnahme der Stadt Gaza zugestimmt. Der Beschluss sorgte in Israel und international für scharfe Kritik. Netanyahu hatte am vergangenen Donnerstag sofortige Verhandlungen für eine Geiselfreilassung angeordnet. Zuvor hatte die Hamas einem Vorschlag für eine Waffenruhe zugestimmt, der eine schrittweise Freilassung einiger Geiseln über einen Zeitraum von 60 Tagen vorsieht. Nach Angaben des Vermittlers Katar hat Israel jedoch noch nicht auf den jüngsten Vorschlag reagiert. Israel steht sowohl im Inland als auch im Ausland unter zunehmendem Druck, den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Am Montag hatten israelische Angriffe auf das Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen weltweit für Empörung gesorgt. Bei den Angriffen wurden laut Hamas Zivilschutz 20 Menschen getötet. Unter den Todesopfern waren 5 Journalisten, darunter Mitarbeiter der Nachrichtenagenturen Associated Press, AP und Reuters, sowie des katarischen Senders Al Jazeera. Israel erklärte später, der Angriff habe einer Kamera der Hamas gegolten. Das glaubt wirdselig. Bei 6 der getöteten Menschen habe es sich um Terroristen gehandelt. Die Hamas wies die Erklärung Israels für den Angriff scharf zurück. Israel versuche, diese Verbrechen zu rechtfertigen, indem es die falsche Behauptung aufstellt, hieß es in einer Stellungnahme. Unterdessen teilte Trumps Sondergesandter Witkoff in einem Interview mit dem Sender Fox News mit: Wir haben morgen ein großes Treffen im Weißen Haus unter dem Vorsitz des Präsidenten und arbeiten an einem umfassenden Plan für die Zeit danach. Trump hatte Anfang des Jahres mit der Ankündigung, den Gazastreifen unter US-Kontrolle stellen, die Bewohner umsiedeln und dort eine Riviera des Nahen Ostens errichten zu wollen, international große Empörung ausgelöst. Insbesondere arabische und europäische Staaten kritisierten den Vorschlag. Netanyahu lobte die Idee hingegen. We are fighting a war against Russia and not against each other. Werfen wir einen Blick auf die Ostfront, Kiew. Die Ukraine lässt die Webseite von Junge Welt blockieren. In der Ukraine können Nutzer die Website der Jungen Welt seit Anfang dieser Woche nicht mehr aufrufen. Gemäß dem Gesetz der Ukraine über elektronische Kommunikation und dem Erlass des Präsidenten der Ukraine Nummer 64-2022 vom 24. Februar 2022 über die Verhängung des Kriegsrechts in der Ukraine wurde diese Internetquelle gesperrt. Ist nach Eingabe der URL jungewelt.de zu lesen. Die ukrainischen Behörden hatten Junge Welt aber schon am 12. August 2025 als unerwünscht eingestuft und in ihr Register der blockierten Internetseiten aufgenommen. In der Ukraine können der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat sowie das Nationale Kommunikationszentrum, eine größtenteils aus Militärs bestehende Abteilung des Sonderkommunikationsdienstes, solche Verbotsmaßnahmen verfügen. Teils geschieht das auf Basis von Informationen des Inlandsgeheimdienstes SBU. Gegenwärtig sind rund 4.600 Internetseiten gesperrt, von den betroffenen Medien vorwiegend russische und belarussische, aber auch einige wenige westeuropäische, wie das linke Portal Iskra aus Griechenland. Die Selenskyj-Regierung hat die Presse zu Beginn der Eskalation des Ukraine-Konfliktes faktisch gleichgeschaltet. Die letzten oppositionellen Medien waren schon 2021 verboten worden. Nun will der ukrainische Zensur- und Überwachungsapparat offenbar auch die ohnehin rar vorhandene kritische Berichterstattung, beispielsweise über die wachsende Verflechtung des faschistischen Azov-Militärs mit dem militärisch-industriellen Komplex der NATO und die brutalen Zwangsrekrutierungen aus Deutschland und anderen EU-Ländern abschalten. Wer sie nicht erträgt, greift zu Netzblockaden, kommentiert Sebastian Kahlens, der ist Leiter des Verlages 8. Mai, die Sperrung der Junge Welt-Website. Anscheinend ist die Pressefreiheit in der EU, die bereits eingeschränkt ist und permanent weiter angegriffen wird, dem Beitrittsaspiranten Ukraine immer noch zu viel. Vor einigen Wochen war Junge Welt bereits mit wüsten Anschuldigungen aus dem Umfeld der Azov-Lobby in den USA konfrontiert. Die Junge Welt-Redaktion wurde aufgefordert, Artikel über ukrainische Nazi-Einheiten zu ändern. Zudem wurden umfangreiche rechtliche Konsequenzen angekündigt. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Zum Thema Sozialstaatsdebatte in Deutschland gibt es ein Interview in der Jungen Welt vom heutigen 27.8. mit Christoph Butterwegge. Das Interview führt Gitta Düpertal. Ich verlese ein paar Auszüge. Bundesregierung bereitet soziale Kahlschläge vor. Von SPD kaum Gegenwehr zu erwarten. Klingbeil will den Schröder machen. Ein Gespräch, wie gesagt, mit Christoph Butterwegge. Bundeskanzler Friedrich Merz, heißt es in der Frage, sagte beim Landesparteitag der Niedersachsen-CDU am Sonnabend, der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar. Was droht mit solchen Ansagen? Antwort Butterwegge: Wird der Rüstungshaushalt bis 1929, während die Union und SPD regieren, wie geplant verdreifacht? Hat er damit recht? Die gesellschaftspolitische Alternative lautet Rüstung oder Sozialstaat. Lenkt die Bundesregierung die Ressourcen stark ins Militärische um, bleibt für Soziales, Bildung und Kultur wenig übrig. Merz stellt sich eine BlackRock-Republik vor, wie er sie in seinem auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 erschienenen Buch »Mehr Kapitalismus wagen« skizzierte. Um sie umzusetzen, hat er ein günstiges mentales Umfeld. Jetzt schon herrscht soziale Eiseskälte vor, wird Stimmung gegen den Sozialstaat gemacht. Den Armen geht es so gut, Geflüchtete oder Bürgergeldbezieher lebten in Saus und Braus. Reiche müssten stärker unterstützt werden, sei es durch Steuersenkungen oder staatliche Subventionen. CSU-Chef Markus Söder ätzte in Bild, SPD-Bundesfinanzminister Lars Klingbeil müsse Milliarden bei Asyl, Bürgergeld, Rente, Krankenversicherung einsparen. Wie ernst ist diese Kampagne? Antwort Butterwegge, mich erinnert sie an die neoliberale Großoffensive an der Jahrtausendwende, als man den Sozialstaat mit der Riester-Reform und den Hartz-Gesetzen schleifte. Dabei brauchte man ihn angesichts einer noch stärker entgrenzten Wirtschaft als Fundament. Haben Menschen keine soziale Sicherheit, können sie weder heute in Kiel und morgen in Konstanz arbeiten, noch demnächst in New York oder Tokio. Schwindet der gesellschaftliche Zusammenhalt, weil die Menschen um ihre soziale Sicherung fürchten, kann eine Volkswirtschaft nicht erfolgreich sein. Auch wenn Ex-Wirtschaftsanwalt Merz, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche sie alle paar Tage auffordern, mehr zu arbeiten. Das tut niemand, wenn die Arbeits- und Lebensbedingungen verschlechtert werden, etwa die Krankenhausbehandlung oder die Pflege im Alter. Wird also fortgesetzt, was Anfang der 2000er unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder mit Hartz IV begonnen wurde? Antwort Butterwegge, mit der neuen Grundsicherung und womöglich noch härteren Sanktionen als bei ihrem Vorbild wird Hartz V eingeführt und wie damals versucht, Arbeitende gegen Erwerbslose auszuspielen. Beschäftigten, die nach dem Arbeitslosengeld keine angemessene Grundsicherung erhalten, raubt man ihre Zukunftsperspektive. Sozialdemokraten wollen Merz-Reformansage nicht überbewerten, titelte die Presseagentur dpa. Was sagen Sie dazu, Herr Butterwegge? Antwort, so zu tun, als wäre all das nur Gerede, heißt, die Gefahren zu unterschätzen und den Widerstand zu schwächen. 1848-49 gab es in Deutschland die bürgerlich-demokratische Märzrevolution. Heute droht eine neoliberale Merz mit E, Restauration, die sozialpolitisch das Gegenteil erreichen will. Zurück in jene Zeit, als die Armen auf Almosen angewiesen waren. Von der SPD ist nur wenig Gegenwehr zu erwarten, weil Lars Klingbeil den Schröder machen, den Wirtschaftsstandort Deutschland über alles stellen wird. Gegen Hartz IV hatte sich mit dem Druck an der Basis Widerstand der Gewerkschaften entwickelt. Sehen Sie heute Ansätze dazu? Antwort Butterwegge. Unter der Vorsitzenden Jasmin Fahimi akzeptiert der DGB sozialpartnerschaftlich statt kämpferisch orientiert fast alles, was aus Regierungskreisen kommt. Ein von der Kapitalseite geforderter Abbau des Sozialstaats lässt sich so nicht verhindern. Die Linke ist zwar gestärkt aus der Bundestagswahl hervorgegangen, wäre aber auf Unterstützung von Gewerkschaften, Kirchen und Wohlfahrtsverbänden angewiesen. Frage, ist die Gesellschaft zu erschöpft und gespalten? Antwort Butterwegge. Resignation ist keine Lösung, wenn das Schlimmste verhindert werden soll. Ich halte es da lieber mit der Erkenntnis von Bertolt Brecht. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Das gigantische Aufrüstungsprogramm der Bundesregierung muss energisch bekämpft, die demokratische Frage mit der sozialen und die mit der Friedensfrage verknüpft werden. Contrabanda FM 91.4. Una radio lliure en un món poc lliure. Auch Widerstand gegen Militarisierung gibt es in Deutschland. Köln. Das antimilitaristische Zeltlager im Kölner Grüngürtel hat offenbar wie geplant starten können. Trotz des wegen des rechtswidrigen Verbotsversuchs der Kölner Polizei verzögerten Aufbaubeginns steht unsere Infrastruktur zum offiziellen Beginn des Camps. Das erklärte Camille Dietrich vom Bündnis Rheinmetall Entwaffnen in einer Mitteilung vom Dienstag. Bis Sonntag soll das Camp bestehen. Als Höhepunkt nannte die Gruppe eine geplante Antimilitärparade, die am Sonntag um 14.30 Uhr ab dem Heumarkt starten soll. Steigende Kriegsgefahr auch in der Ostsee. NATO alarmiert deutsche Eurofighter über der Ostsee. Berlin. Die NATO hat wegen des Anflugs eines russischen Aufklärungsflugzeugs über der Ostsee zwei deutsche Eurofighter alarmiert. Die Abfangjäger starteten vom Fliegerhorst Rostock-Lage, um die russische Maschine vom Typ Iljuschin 2-20M zu identifizieren, berichtete dpa am Dienstagabend. Sie sei ohne Signal und Anmeldung geflogen und im internationalen Luftraum geblieben, sagte demnach ein Sprecher der Luftwaffe. Es war bereits der 10. Alarmstart der Luftwaffe über der Ostsee in diesem Jahr. Wie in einer vorherigen Meldung schon erwähnt, gab es wieder ein zerstörtes Krankenhaus und wieder ermordete Journalisten in Gaza. Wieder wurde ein Krankenhaus im Gazastreifen von der israelischen Armee bombardiert. Wieder wurden dabei Journalisten, Mediziner und Mitarbeiter des Zivilschutzes getötet. Getroffen wurde am Montagvormittag das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis. Besonders perfide, als Zivilschutzmitarbeiter mit der Bergung der Verletzten begannen, erfolgte wenige Minuten später ein zweiter Angriff auf die Helfer. Mehrere Notfallsanitäter wurden getötet oder verwundet. Unter den mindestens 20 bei dem Doppelschlag getöteten Personen sind 5 Journalisten. Getötet wurden die Fotojournalisten Hossam Al-Masri und Mohammad Salama, die für die Agentur Reuters und den arabischen Sender Al Jazeera tätig waren. Die für die Agentur AP arbeitende Journalistin Mariam Abu Dak, Moaz Abu Taha vom US-Sender NBC und Ahmad Abu Assis von Quadsfeed Network. Zuletzt hatten diese jungen Journalisten über die erzwungene Hungersnot in Gaza, über Massaker an den wenigen Essensausgabestellen und die humanitäre Lage der Kinder berichtet. Wir machen die israelische Besatzungsmacht, die US-Regierung und die Länder, die sich an diesem Völkermordverbrechen beteiligen, wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich, voll verantwortlich für diese abscheulichen, brutalen Verbrechen, heißt es vom Medienbüro der Regierung von Gaza. Dies muss ein Wendepunkt sein, appellierte die Foreign Press Association, die ausländische Medien in Israel und Palästina vertritt, an internationale Staats- und Regierungschefs. Tun Sie alles in Ihrer Macht Stehende, um unsere Kollegen zu schützen. Wir können das nicht alleine schaffen. Die israelische Armee hat auf ihren Social-Media-Kanälen den Angriff auf das Krankenhaus ohne weitere Angaben bezüglich des Ziels bestätigt. Das Militär ziele aber nicht auf Journalisten als solche, wird behauptet. Die schiere Zahl der seit Beginn des Krieges am 7. Oktober 2023 im Gazastreifen getöteten Journalisten beweist das Gegenteil. Nach Angaben der palästinensischen Journalistengewerkschaft sind es mehr als 240. Da die Besatzer keine ausländischen Medienvertreter in den Küstenstreifen lassen, sind dort lebende Journalisten die einzigen, die die Welt über israelische Kriegsverbrechen informieren können. Um sich dieser Zeugen zu entledigen, hat Israels Regierung laut kürzlich veröffentlichter Recherchen des Investigativjournalisten Yuval Abraham eine militärische Spezialeinheit gegründet. Diese markiert Journalisten wie den vor 2 Wochen in Gaza getöteten bekannten Al Jazeera-Reporter Anas Al-Sharif als vermeintliche Hamas-Mitglieder, um sie zum Abschuss freizugeben. In Deutschland wird eine solche Diffamierung palästinensischer Kollegen als Terroristen von der Springer-Presse, der liberalen Taz und Mediengewerkschaften wie dem DJU, Verdi-Funktionär Jörg Reichel propagandistisch unterstützt. Das israelische Militär bombt derweil nicht nur im nahen Gaza. Am Sonntagabend griffen mehr als 10 israelische Kampfflugzeuge in der rund 2000 Kilometer entfernten jemenitischen Hauptstadt Sanaa den Präsidentenpalast, Elektrizitätswerke und ein Treibstofflager an. Dabei wurden nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums 10 Menschen getötet und 92 weitere verletzt. Israels Militär sprach von einer Reaktion auf Attacken des Houthi-Terrorregimes. Mehrfach hat die in Sanaa herrschende Ansrollah Houthis aus Solidarität mit Gaza-Raketen auf Israel abgefeuert. Barcelona, con los motores en marcha, Niemandsland. Sí, dale, dale, contrabando FM, aquí estamos en un estricto directo con todas las máquinas en marcha, Niemandsland. We'll be right back. aus und vorbei. Ich mochte sie sehr. Das war ein Muss. Sie waren sehr cool, aber auch sehr streng. Kam an ihnen durch, ging es bim, boom, bim. Das war ein Muss. Hey, das war ein Muss. Sie gingen zur Uni oder zur Schicht. Sie waren so männlich und doch wieder nicht. Das war ein Muss. Oh, das war ein Muss. Das alte Gefühl, ich spüre es nicht mehr. Und ich glaube, ich muss sagen, das ist schon lange her. Das war ein Muss. Sie liebten Musik vergangener Zeit, das war ein Muss. Oh, das war ein Muss. Doch Mama ganz leise klingt an meine Ohren. Aus der Ferne, das kann an der Motor. Das sind die Muss. Hey, das sind die Muss. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Und hier beginnen die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 1. bis zum 14. September 2025. Beginnen wir mit einem Bericht über die Stadt der Gefahren. Besonders für Frauen. 12 Vergewaltigungen pro Tag registriert die katalanische autonome Polizei Mossos d'Esquadra pro Tag im Durchschnitt in Katalonien. Diese Art von Gewaltverbrechen hat im ersten Semester dieses Jahres um 12% zugenommen. Eine von 5 Vergewaltigungen wird im familiären Umfeld begangen. Im ersten Halbjahr 2025 gab es laut Polizeiangaben in Katalonien 2130 Anzeigen wegen sexueller Aggressionen. 1843 Fälle wurden aufgeklärt. Es gab 960 Verhaftete, 12% bzw. 15% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres 2024. Ein Polizeipsychologe führt den Anstieg zum Teil auf eine größere soziale Sensibilisierung gegenüber dieser Art von Gewaltverbrechen zurück. Viele Opfer seien eher bereit, eine Vergewaltigung anzuzeigen als früher. 40% der sexuellen Übergriffe finden laut Polizeiangaben in Innenräumen statt. 20,5% im Freien und 15% an Orten des Nachtlebens wie Bars und Diskotheken. Aufgrund der Erfahrungen seit Beginn der feministisch motivierten MeToo-Bewegung, das heißt Frauen äußern sich über sexuelle Übergriffe, wo sie bisher geschwiegen hatten, hat das Institut für Rechts- und Gerichtsmedizin eine Spezialeinheit gegründet, die auf sexuelle Gewalt spezialisiert ist. 327 Opfer wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres bereits betreut. 89% von ihnen sind Frauen. 9% der Delikte sind Gruppenvergewaltigungen, ein Verbrechen mit ansteigender Tendenz. Musik. Fun City Barcelona. Die Aussichtsplattform des Collserola-Turms bietet seit dem 17. August gratis Besucher an, um zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr den Sonnenuntergang hoch über der Stadt zu genießen. Der Besuch des Turms ist gratis, Achtung, aber bezahlen muss man natürlich für die Funicular-Seilbahn. Der 360-Grad-Rundumblick wird als Barcelona Sunset Experience verkauft. Das Ticket für die Seilbahnen kostet 13,50 Euro. Wartehölle für Patienten in Barcelona. Die Wartezeit, um eine Überweisung für den Facharzt zu bekommen, ist in Katalonien und Barcelona gegenüber 2024 um 12% gestiegen. Andererseits ist die Wartezeit zum Erhalt einer Diagnose leicht um 4% gesunken, kommt aber darauf an, Diagnose für was. Die Gewerkschaft CCOO, Comisiones Obreras, spricht von einem alarmierenden Zustand. Die konkreten Tage, die jemand auf eine Überweisung zum Spezialisten warten muss, betragen 118 gegenüber 104 Tage vor einem Jahr. Wir können uns dermaßen lange Wartezeiten nicht erlauben, erklärt Mari Angels Rodriguez, die Sprecherin der Gewerkschaft CCO für den Gesundheitsbereich. Drei Bereiche sind besonders von der Wartehölle betroffen. HNO, Otorhinolaryngologie. Ja, habe ich gut ausgesprochen. Hals, Nasen, Ohren. 4,5 Monate. Urologie, 5 Monate. Traumatologie, 6 Monate. Hier sind die Wartezeiten für die Patienten sogar um 14% bzw. 33% gestiegen. Zurzeit warten 220.000 Personen auf einen Diagnosetermin hier in Katalonien. 27.000 mehr als im Jahr 2024. Dies sind irre, doch anscheinend offenbar von den Politikern gewollte Zustände angesichts des Lobbyistentums, der Lobbyistenpläne, das öffentliche Gesundheitswesen immer weiter zu privatisieren und an die Geschäftemacher zu versteigern. Alle wissen natürlich, was getan werden müsste. Mehr Finanzmittel müssten bereitgestellt werden und mehr Personal für das öffentliche Gesundheitssystem. Olga Pané, die ist die Consejera de Salud, die katalanische Gesundheitsministerin, wenn man das so nennen will, erklärte in einem Interview in El País: Wir haben mehr alte Menschen und einen höheren Bedarf an medizinischer Versorgung. Es ist nicht nur eine Frage der Finanzierung, sondern es bedarf auch einer Reform des gesamten Systems. Tja, mehr als ein paar Allgemeinplätze fallen dieser Frau zu dem Thema nicht ein. Der Sprecher der oppositionellen PP, Hugo Manchón, fordert mehr Investitionen und mehr Personal, um die Situation umzukehren, und zwar sofort. Es sei eine nicht aufschiebbare Maßnahme, so der Mann. Und so denken wir alle, aber, es kommt leider immer anders. Fahrradparadies Barcelona. 2.472 Strafgelder für falsch abgestellte Mietfahrräder wurden zwischen Januar und Juni von der Guardia Urbana in Barcelona verhängt. 80% davon hat das Rathaus eingetrieben. Wer kennt das nicht? Schräg auf dem Bürgersteig stehende oder sogar liegende Mietfahrräder. Die Rede ist von den bisher kaum regulierten Fahrradverleihfirmen, die nicht zum Netz der vom Rathaus regulierten Bicing-Kette gehören. Bicing oder Bicing hat seine festen Stellplätze. Die übrigen Verleihfirmen für das Sharing von Fahrrädern haben eine 2-Jahres-Lizenz für insgesamt 3.478 Fahrräder. Die Knöllchen für falsch abgestellte Fahrräder betragen 100 Euro, zu zahlen von der Verleihfirma. Die Firma Bolt, Fahrradverleih, fordert ihre Kunden auf, das Fahrrad am Ort des Abstellens zu fotografieren, um sicherzugehen, dass der Kunde die Verantwortung trägt, wenn es ein Bußgeld gibt. Das soll nämlich dann der Kunde bezahlen. Protestkultur in Barcelona. Pfiffe und Buhrufe gegen das Rathaus gab es zu Mitte August bei den Fiestas de Gracia, als der berühmte Pregón verlesen wurde, die festliche Eröffnungsrede, die dieses Jahr von der Schriftstellerin und Kunstexpertin Maria Garganté gehalten wurde. In Anwesenheit der zweiten Bürgermeisterin Laia Bonet protestierten sowohl die Strandwächter bzw. Bademeister von Barcelona, die sich im Tarifkampf mit dem Rathaus befinden, als auch die Anwohner des Stadtteils Vallcarca, die die Immobilienspekulation verurteilten und anprangerten. kam es zu einer bisher noch nicht geklärten Brandstiftung bei der Straßendekoration der Calle Verdi in Gracia. Die Anwohner sind überzeugt davon, dass der Brand provoziert wurde. Ein Brandstifter war am Werk. Über Täter und Motive wird spekuliert. Die Polizei ermittelt, dass es sich um den indigenen Stamm der Maya handelt, der dort den Straßenschmuck inspiriert hat. Ein 6 Meter breiter Straßenschmuck ist nicht auszuschließen, dass die Täter aus dem Spektrum der sogenannten kulturellen Aneignungsgegner stammen. Kulturelle Aneignungsgegner sind etwa Leute, die einem weißen Jugendlichen verbieten, Rasterzöpfe zu tragen oder Karl-May-Filme verbieten wollen. Es gab in den Vorjahren Zwischenfälle und Anfeindungen aus dieser Richtung. Da wurde schon mal etwas abgefackelt. Zum Glück gab es nur Sachschaden. 3 Monate Arbeit an der Dekoration gingen innerhalb von Minuten in Flammen auf. Ein Sprecher drückte seine Wut und seine Empörung so aus: Diese Straßendekorationen sind Zeichen unserer Identität hier in Gracia. Wir verlangen Respekt. Die ganze Straße hätte abbrennen können. Ein Wunder, dass das nicht geschah. Din, din, din, din, din, din. Niemandsland 91.4 Kontrabanda FM Barcelona. Urbaner Umbau in Barcelona. Vor 22 Jahren hatte die Stadt Barcelona damit begonnen, am Ufer des Bessos-Flusses vor 100 Jahren errichtete Flachbauten abzureißen und durch moderne Mietshäuser zu ersetzen. Die damals wegen der Weltausstellung 1929 umgesiedelten Barackenbewohner des Montjuïc wurden am Bessos angesiedelt. Jetzt wurden, die Augustruhe nutzend, die letzten Flachbauten der sogenannten Casas Baratas del Bon Pastor abgerissen. In den letzten Monaten hatten noch ca. 7 Personen in einem der heruntergekommenen Gebäude gehaust, dies ohne Wasserlicht und mit kaputtem Dach und zerschmetterten Fenstern. 3 10-stöckige Wohnblocks will das Rathaus nun auf dem Gelände bis 2028 errichten, um dort Wohnraum vor allem für alte Menschen bereitzustellen. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Schluss mit dem Sauftourismus. Die Stadt Barcelona hat zu Anfang August ein Verbot der berüchtigten Sauftouristenrouten verhängt. Die Unart des Alkoholtourismus besteht darin, dass bis zu 150 Guiris-Touristen aus meist nordischen und angelsächsischen Ländern unter Leitung eines Reiseführers von Kneipe zu Kneipe ziehen und sich nach und nach betrinken. Dementsprechend wird die Gruppe dann immer lauter und enthemmter. Beliebte Routen sind zum Beispiel vor allem die Calle Granados, Aribau, Rosselló. Der Präsident des Nachbarschaftsvereins SOS Enrique Granados, Herr Jordi Badia, erzählt, dass nicht ein einziger Tag vergeht, an dem man nicht diese Sauftouri-Horden durch seinen Kiez ziehen sieht. Endlich habe man beim Rathaus ein Verbot dieser Barbarei durchgesetzt. Im Internet werben die Organisatoren dieser Sauftouren mit dem Stichwort Pubcrawling. Das Verbot gilt nun für 24 Stunden im gesamten Stadtgebiet rund um die Uhr und ist auf 4 Jahre angesetzt. 2012 hatte der Bezirk Ciudad Bella bereits ein Verbot dieser touristischen Frechheit durchgesetzt. Dennoch, so Badia, sei es nicht einfach, diese Gruppen völlig zu beseitigen. Sie treffen sich dennoch in kleineren Gruppen und ziehen weiter um die Häuser. Da die organisierten Sauftouren völlig kommerziell sind, über Internet eingefädelt werden, wird es wohl noch eine Zeit lang dauern, bis das Phänomen aus dem Stadtbild ganz verschwunden ist, wenn überhaupt. Thema Krieg und Frieden. Der Antigewaltaktivist Martí Olivella, ein Veteran des auf Mahatma Gandhi beruhenden gewaltlosen Widerstands gegen Unrecht, Besatzungsmacht und Unterdrückung, erklärte am vergangenen Wochenende in einem Interview mit der Tageszeitung El Periódico de Catalunya, dass es für die USA eines Tages einen Nürnberger Prozess geben wird, in dem alle ihre Kriegsverbrechen unter Anklage stehen werden. Anlässlich des Erscheinens seines neuen Buchs Abolir la Guerra, den Krieg abschaffen, erklärte Martí Olivella unter anderem, dass ein gewaltfreier Widerstand immer folgende Schritte oder Phasen durchlaufen müsse. Erstens Dialog, zweitens Denunzierung oder Anklage des Unrechts, drittens Verweigerung zur Kooperation mit den Repressoren oder Besatzern, viertens ziviler Ungehorsam und Schaffung von Alternativen zum herrschenden Unrechtsmodell. Olivella spricht in seinem Buch von einer Friedensarmee und einem Widerstand, der das Töten ausschließen soll. Olivella lebt in Barcelona und war schon während der Franco-Diktatur seinen Idealen treu und aktiv im gewaltlosen Widerstand gegen den Frankismus und den Faschismus. Olivella nimmt auch an der Friedensflotte bzw. an den Aktivitäten der Friedensflotte in Richtung Gaza am kommenden Wochenende teil. Thema Grabräuber in Barcelona. Ja, sowas gibt's noch. Der Verband der Friedhöfe Barcelonas klagt die zunehmende Grabräuberei auf den Friedhöfen der Stadt an. Zum Schutz vor den Grabräubern sollen jetzt für ca. 1 Million Euro Überwachungskameras auf den Friedhöfen sowie den Zufahrten zu ihnen installiert werden. Besonders betroffen ist seit längerem schon der berühmte Friedhof auf dem Montjuïc mit seinen teils prachtvollen Grabstätten. Die Plünderer öffnen Gräber, stehlen Schmuck, brechen den toten Goldzähne aus dem Gebiss, Uhren, Ringe, sogar Gitter aus Metall, Bronze oder Kupfer lassen sie mitgehen. Sie werden aus den Verankerungen gerissen und einfach weggeschleppt. Auf 8 der neuen städtischen Gottesacker wird jetzt ein System von Videoüberwachung montiert, das direkt an eine Art proaktive Zentrale angeschlossen ist, um sofort eingreifen zu können. Hola, estáis escuchando Niemandsland. Desde las Islas Canarias, un saludo a los maravillosos oyentes. Y aquí os escuchamos. Contrabanda FM 91.4. Die Flickomanie geht weiter. Die Sportpresse in Barcelona schwimmt weiter auf der Welle der Flick-Begeisterung. Der deutsche Trainer des FC Barcelona, Hansi Flick, genießt schon jetzt eine Art mythisches Vertrauen in seine Fähigkeiten der Mannschaftsführung. Trotz des 0-2-Rückstands und eines mäßigen bis schlechten Spiels, das am Schluss mit 3-2 gewonnen wurde, wird der Trainer euphorisch gefeiert. Manual de la locura flickniana, Handbuch des Flickschen Wahnsinns, könnte man das übersetzen. So titulierte nämlich El Periódico in seiner Montagsausgabe den Spielverlauf des Ligaspiels gegen Levante. Tja, Fußball, Frage des Glaubens. Heute Hosiana. Irgendwann werden die gleichen Lobhudler kreuzigt ihn rufen, das ist schon mal klar. Daneben machen die Besitzer des FC Barça Druck. Die Shareholder des Investitionsfonds von Goldman Sachs wollen Knete sehen. Okay, es geht jetzt darum, das junge Spielertalent Fermin an den Investorenriesen FC Chelsea zu verkaufen. Es ist von 50 bis 70 Millionen Euro die Rede. Auch in der Frauenabteilung sollen Spielerinnen verkauft werden. Alexia etwa, die bringt auch ein paar Millionen. Tja, Investorenfußball. Niemandsland. Thema Wasserversorgung in Katalonien und Barcelona. Laut Angaben der Generalitat von Katalonien liegen die Wasserreserven in Katalonien weit über dem Jahresdurchschnitt der vergangenen Jahre und betragen im Moment 74% ihrer Kapazitäten. Eine Rekordzahl angesichts der Wasserknappheit aufgrund der Dürre von den vergangenen Jahren 2023 und 2024. Dies ist das Ergebnis der häufigen und teils heftigen Regenfälle des Frühjahrs und auch die vergangene Woche wurde Katalonien vom Wettergott reichlich mit Niederschlägen bedacht. Es gab in Barcelona und Umgebung im Laufe der Woche teilweise wolkenbruchartige Regenfälle. Auch der intensive Einsatz der Entsalzungsanlagen von Meerwasser hat die Staudämme und Reservebecken reichlich gefüllt, wie die ACA, das ist die Agencia Catalana de l'Aigua, vermeldet. Alle Gemeinden des Inlands seien im Moment, was die Wasserversorgung betrifft, im Normalzustand. Es existieren keine Beschränkungen mehr, laut Behörden. Polizeioffensive gegen die Manteros genannten Top-Manta-Händler. Seit Jahren sind in Barcelonas Zentrum und an vielen Küstenorten die fliegenden Straßenhändler zu sehen, die wegen ihrer Decken Mantas, auf denen sie ihre Ware, das sind Markentaschen, T-Shirts, Fußballtrikots, Sportschuhe, alles Markenware, ausbreiten, Top-Mantas genannt werden. Es handelt sich hier in der Regel um afrikanische Migranten, die gefälschte Markenware von Adidas, Nike, Puma etc. ohne Verkaufslizenz oder ohne einen Gewerbeschein zu besitzen an die Touristen verkaufen. Die katalanische Mossos de Squadra Polizei, Guardia Urbana sowie lokale Polizeikräfte der Küstenorte haben jetzt verstärkt Razzien gegen die Top-Manta-Verkäufer eingeleitet. Am vergangenen Montag hat die Polizei im Ort Rosas an der Costa Brava einen mutmaßlichen Anführer der Händler verhaftet, einen 53-jährigen Senegalesen. Der Ort Rosas hat ca. 20.000 Einwohner, deren Zahl sich jedoch im Sommer auf 120.000 erhöht. Dort operieren ca. 400 Manta-Händler auf ca. einem halben Kilometer Strandpromenade. In den letzten Monaten gab es ein Dutzend Polizeieinsätze gegen die Top-Mantas. Wurden diese Leute in Barcelona etwa während der Amtszeit der progressiven Bürgermeisterin Ada Colau weitgehend toleriert, so scheint jetzt die Schonfrist zu Ende zu sein. Ladenbesitzer beklagen sich seit Jahren, dass die Top-Manta-Händler ihnen mit ihren gefälschten Billigwaren das Geschäft versauen. Diese Leute zahlten weder Gebühren noch Steuern und werden von der Mafia beliefert. So schimpfen die Geschäfte und die Ladenbesitzer. Das ist illegale Ware, die wird ins Land geschmuggelt. Ein Dilemma, wenn man bedenkt, dass der Top-Manta-Verkauf für viele Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung oder sogar Ausweispapiere, sin papeles, eine der wenigen Einnahmequellen ist, die ihnen zugänglich sind. Neben Erntehelfern natürlich und schäbigen Jobs in Fabriken. Allein in Barcelona beschlagnahmte die Polizei im vergangenen Jahr 111.944 Fake-Produkte. Es gab über 12.000 Anzeigen. Und 6.171 Strafgelder wurden verhängt. Die Dimension dieses Verkaufs ist also ungeheuer groß. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, ein Phänomen des Massentourismus. Nahverkehrschaos bei den Rodalies, dem spanischen bzw. dem katalanischen Nahverkehr. Dieses Mal war es ein Brand und gleichzeitig ein Schaden an der Stromführung, aufgrund dessen die Züge am vergangenen Wochenende auf dem gesamten Streckennetz der R14, R15, R16, R17 und der R2-Linie ausfielen. Die Passagiere mussten bis zu 2 Stunden in Zügen eingeschlossen ausharren. Auf der Linie R1 R1 aus Manresa in Richtung Hospitalet blieben die Reisenden kurz vor dem Bahnhof La Sagrada im Tunnel eingeschlossen. Panik brach aus. Leute öffneten die Türen mit der Notbremse und stiegen in den dunklen Tunnel aus. Sicherheitspersonal tauchte irgendwann auf, warnte die Leute vor möglichen Schäden und Haftungen. Viele kehrten daraufhin zurück. Der Zugverkehr zwischen Arc de Triomphe und Badalona kam bis ca. 15 Uhr zum Erliegen. Musik. Die katalanistischen Parteien KUP und Junts gaben der sozialistischen Regierung von Francesc Illa die Schuld. Man warf der Partei schlechte Verwaltung und Organisation vor. Es geht im Moment allerdings um die Übertragung der Hoheitsrechte für den Zugverkehr in Katalonien von Spanien hin zur katalanischen Regionalregierung. Es wird um Investitionen, Kompetenzen und Gelder gezankt. Präsident Illa hat inzwischen eine Dringlichkeitssitzung der Bahngesellschaften Renfe und Adif anberaumt. Und unsere letzte Meldung betrifft Solidaritätsstadt Barcelona. Bürgermeister Colboni von der sozialistischen PSC hat von Jordaniens Hauptstadt Amman aus verkündet, dass er die Hilfe an das Flüchtlingshilfswerk UNRWA, der UNO, auf 400.000 Euro aufstocken werde. Colboni hat gleichzeitig den Distrikt 11, Distrikt 11, vom damaligen Bürgermeister Pascual Maragall wieder aufleben lassen, der in den 90er Jahren eine Art Solidaritätspartnerschaft mit Sarajevo während des Balkankrieges gegründet hatte. Es soll 1 Million Euro über Distrito 11 an Gaza zum Wiederaufbau gehen. Am Samstag, während Sie diese Sendung hören, meine Damen und Herren, wird eine Friedensflotte bestehend aus Dutzenden Schiffen von Barcelona aus in Richtung Gazastreifen aufbrechen, um den dort eingeschlossenen Palästinensern Hilfe und Unterstützung zu leisten. Es ist vorauszusehen, dass die israelische Marine die Flotte bereits in internationalen Gewässern abfangen wird. Und hier unsere Kinoecke im Niemandsland. Der Film, den ich euch heute vorstellen möchte, heißt auf Spanisch La Furgo. Könnte man übersetzen mit der Lieferwagen. La Furgo ist eine Kurzform des Wortes Furgoneta. Es ist ein spanischer Film von 2025, von diesem Jahr, in dem katalanisch gesprochen wird. Ves que está por te literas, electricista, tècnic de manteniment, fuster, un emprenedor. Vas canviar de pis després del divorci, oi? Sí, ara visc en una mena de loft. Té moltes possibilitats. La Furgo ist ein sogenannter independiente Film, das heißt kleines Budget und auf eigenes Risiko produziert. Unabhängiges Kino nennt man das. Der Regisseur ist Herr Eloy Calvo. Das Drehbuch stammt von Ramon Pardina und Frau Mercé Sarrias. Die Handlung beruht auf dem Comic mit dem gleichen Namen, La Furgo, von Martín Tognola. Hauptdarsteller sind Paul López und Martina Lleida. La Furgo wurde am 26. April dieses Jahres auf dem Barcelona Film Festival uraufgeführt und kam dann im Juni in die Kinos. Gut, worum geht es in dem Film? Da ist Osso, Paul López, ein geschiedener Mann von 45 Jahren, der versucht, sein Leben in Barcelona wieder in den Griff zu bekommen, während er in einem zum Wohnmobil umgebauten Lieferwagen haust, eben der Furgo. Das heißt, Osso ist obdachlos. Seine Versuche, wie gesagt, sein Leben wieder neu zu ordnen, verkomplizieren sich, als die Hochzeit seiner Ex-Frau anberaumt wird. L'altre dia vam demanar als alumnes que dibuixessin casa seva. I la Violeta va dibuixar això. El que passa és que la Violeta té molta imaginació. Ara toca tornar a casa amb la teva mare. I el Ramon. Als die Lehrerin in der Schule eine Zeichenaufgabe stellt, malt die kleine Violetta zum Thema »Wie ich wohne« ein Auto. Osso ist klar, dass, wenn es rauskommt, dass er in einem Wohnwagen haust, er das Sorgerecht verlieren kann. Der Film La Furgo kombiniert eine soziale Thematik mit allerlei humoristischen Einlagen, zeigt den Zuschauern ein Barcelona, wo das einfache Volk bzw. die ganz normale Bevölkerung abseits vom alles erdrückenden Tourismusfieber dargestellt wird, mit seinen alltäglichen Problemen und all seinen Widersprüchen und Widerwärtigkeiten. Hier ist Ramon. Jo li dic papa dos. Tens 15 minuts. Espavila. No he rebut els diners d'aquest mes, tot bé? Si la Raquel sap que vius en una furgoneta, saps, no, que poden retirar la custòdia. No és per presumir, però és el puto amo fent les coses malament. Osso ist also ganz unten angekommen. Geschieden, Job verloren, zwangsgeräumt. Für viele Menschen in der glamourösen Fun City Barcelona grausame Realität. In dieser Situation eine Art bürgerliche Fassade aufrechtzuerhalten, schon allein deshalb, um nicht das Sorgerecht für die Tochter zu verlieren, stellt den Protagonisten Osso vor eine sehr schwierige Aufgabe. In einem als Campingbus umgebauten Lieferwagen zu leben und so zu tun, als sei doch alles nur vorübergehend und man kriegt das schon in den Griff. Groß herausstellen sollte man an dieser Stelle die menschlichen Qualitäten des Protagonisten, der viel Kreativität entwickelt, aber leider auch unfähig ist, sich helfen zu lassen. Aber auch das zärtliche Einverständnis mit der Tochter und die menschlichen Gesten von Bekannten und Nachbarn nehmen der Situation viel von ihrer Düsternis und Verzweiflung. Bon dia, Papa. On som? Ara mateix podem ser a qualsevol lloc. És el millor que té viure aquí dins. Ja veus que no ets l'únic amb dret a anar fent toms. Der Comic ist schon ein interessantes Werk. Auf dem Titelbild sieht man La Furgo, das heißt den Lieferwagen, im Hintergrund das Meer. Im Inneren der Vater und seine Tochter, die sich einen komplizenhaften Blick zuwerfen. Lichtblicke hat der Film bzw. die Geschichte einige. Es gibt Szenen von Solidarität, Freundschaft und Liebe zur Familie und ein sehr subtiles Problem der späten Armut, Stolz und Scham, um vor der Welt seine Situation eingestehen zu können. L'espai és molt gran perquè nosaltres estem aquí a Platadets. Perquè està mal repartit. La Furgo, der Lieferwagen. Spanien 2025, 88 Minuten lang, in katalanischer Sprache. Klassifiziert als Comedia Dramatica, dramatische Komödie, von Regisseur Eloy Calvo mit Paul López als Osso, Martina Lleida als Violetta und Carmela Poch als Penelope und vielen weiteren Darstellern. Wer ein Barcelona mit seinen realen Menschen und seinen realen Problemen erleben und sehen will, dem und der kann ich diesen Film nur wärmstens empfehlen. Wer des Katalanischen nicht mächtig ist, kann ihn auch auf Spanisch sehen. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer von Niemandsland, das war's für heute. Ich verabschiede mich von allen. Machen Sie es gut, verbringen Sie einen schönen Septemberanfang hier in Barcelona und auch anderswo und bleiben Sie solidarisch. Und vergessen Sie nie, Sozialismus ist gut, denn Sozialismus heißt teilen. Teilen die Reichtümer der Welt und nicht horten lassen von einigen wenigen, die von allem immer mehr wollen. In diesem Sinne, agur, tschüss, adeo. Narren des Königs ritten ans Ufer der Nacht und lauschten dem Tamburin des Mondes, das die Stille bewacht. Sie zogen den Schnee mit Mützen an Land und schmückten ihn mit Dukaten. Und ihre Kappen leuchteten wie Segel von Piraten. Gut ist's, ein Narr zu sein, dann ertrinkst du in der Wüste und hältst das Sterben für ein Diadem. Gut ist's, ein Narr zu sein, denn die Unbequemen sind den Unbequemen stets bequem.